3a und 3b. So, kommen wir zum nächsten Punkt, die offenen Aufgaben. Als erstes sollten wir noch einmal über die Flyer sprechen. Herr Gonka, Sie meinten, dass Sie die Flyer beim Pförtner abholen könnten? Ja klar, Frau Martinez. Ich gehe gleich nach dem Meeting runter. Wunderbar, danke. Würden Sie dann auch gleich einige Exemplare an unsere Kooperationspartner schicken? Ja, das kann ich gerne übernehmen. Bis wann? Wenn ich kurz unterbrechen darf, wie viele Flyer wurden denn eigentlich gedruckt? Würde es nicht reichen, wenn wir den Kooperationspartnern die Flyer digital in einer Mail schicken? Dann könnten wir die gedruckten Flyer in der Stadt auslegen und damit Werbung machen. Apropos in der Stadt auslegen. Dazu fällt mir ein, dass wir die Plakate ja auch in der Stadt aufhängen müssen. Moment bitte, Frau Hoos. Könnten wir bitte erst mal bei den Flyern bleiben? Also, wir können gerne die digitale Version an unsere Kooperationspartner schicken. Das finde ich sinnvoll. Was meinen Sie dazu, Herr Gonka? Ja, das geht natürlich. Wir können ja immer noch auf Nachfrage gedruckte Exemplare nachsenden. Darum kann ich mich gerne kümmern. Sehr gut, danke. Wer würde denn die Flyer in der Stadt verteilen? Das kann ich machen. Ich bin die nächsten Tage viel unterwegs. Reicht es, wenn sie bis zum 18. verteilt sind? Dann würde ich die Plakate auch gleich mitnehmen. Danke, Herr Peterson. Also, heute ist der 6. Ja, der 18. Juli reicht. Was ist der nächste Punkt? Die Technik. Wir brauchen noch jemanden für Licht und Ton. Ja, und bevor ich's vergesse, ich wollte auch noch etwas zum Catering sagen. Wir sind da noch nicht so weit gekommen. Darüber sollten wir auf jeden Fall noch sprechen. Das stimmt. Aber könnten wir das bitte später besprechen? Also nochmal zurück zur Technik. Darum kann ich mich nach unserem Termin kümmern. Ich würde denken, dass Frau Littke von der Veranstaltungstechnik uns hier weiterhelfen kann. Ich telefoniere später mit ihr und frage sie. Herr Peterson, ich würde die Informationen dann bis morgen an Sie weiterleiten. Dann können Sie das noch im Protokoll ergänzen. Okay, Frau Martinez, ich hab's notiert. Schreiben Sie mir dann einfach eine Mail. Entschuldigung, könnten wir bitte nochmal auf die Flyer zurückkommen? Bis wann sollen die an die Kooperationspartner geschickt werden? Naja, gern so schnell wie möglich. Schaffen Sie es bis übermorgen? Bis zum 8. Juli. Ja, das geht. Moment, bitte nochmal fürs Protokoll. Also Flyer digital verschicken bis zum 8. Juli und verteilen bis zum 18. Genau. Und die Plakate werden zusammen mit den Flyern verteilt. Also auch bis zum 18. Gibt es hierzu noch Fragen? Sonst könnten wir mit dem nächsten Punkt weitermachen.